Yo! Seine Kumpel ist in Koma, weil er weiß, dass darin liegt. All die Tiere und die Schöpfe haben ihn längst am Arsch gekriegt. Er will Alkohol, immer wieder Alkohol. Er will Alkohol, noch mehr Alkohol. Schaut auf sein ganzes Leben, langsam nur noch vor ihm hin. Zwischen Bacardi und Bieren, zwischen Rotwein und Jim Beam. Er will Alkohol, immer wieder Alkohol. Er will Alkohol, noch mehr Alkohol. Ja, über zwei Promille hat der Morgen, ist der erstmal wach. Und ist der erstmal aufgestanden, liegt er auch gleich wieder flach. Er will Alkohol.